Nun aber hat das deutsche Volk endlich in diesem kostbarsten aller Bücher alle Beweismittel in Händen, die seine blöden und aberwitzigen Zweifel und Bedenklichkeiten ein für allemal verscheuchen könnten. Und wahrlich, wie Gottes Fügung mutet es uns an, dass heute, wo ganz Deutschland wehrlos auf dem Boden liegt, wo das Judentum der ganzen Welt die von England verfügte Gründung des Dritten Reiches Zion jubelnd hinausruft, wo unsere arme, unglückselige Stadt Wien zu einer der ersten europäischen Provinzstadt des zionistischen Weltreiches zu werden scheint, in deren Mauern das triumphierende Israel seinen Siegesgesang laut und öffentlich anzustimmen sich vermisst, dass in dieser für das Bestehen des deutschen Volkes allerletzten Stunde dieses erlösende, weil letzte Aufschlüsse gebende und geheimste Pläne aufdeckende Buch uns beschert ward. Und so muss es denn nun erste und oberste Aufgabe all derer sein, die zu denken vermögen, die noch zu hoffen wagen, dass das deutsche Volk von dieser schrecklichsten Bedrängnis, die ihm je im Laufe seiner schmerzensreichen Geschichte zuteil ward, erstehen werde, diese Schrift zu lesen, zu studieren, in allen Schichten der Bevölkerung zu verbreiten und die eindringlichsten Beratungen über seine einzelnen staatsrechtlichen, wirtschaftlichen, publizistischen, moralischen und religiösen Pläne und Maßnahmen in Gegenplänen und Gegenmaßnahmen zu veranstalten. Denn nun haben wir und halten wir in festen Händen, was uns keine Pfiffigkeit, keine harmlos tuende Ableugnung, keine schlaue Verdrehung, keine dummdreiste Verlogenheit mehr entreißen soll, den klaren, fest umrissenen, seit Jahrhunderten in fanatischer Zielstrebigkeit vorbereiteten und nun schier ausgebauten Plan der Vernichtung des selbstständigen Lebens aller Völker der Erde zur Errichtung des ewigen zionistischen Weltreiches auf den Trümmern der zerstörten Staatsgebilde aller übrigen Völker und Rassen. Wohl wissen wir, dass dank der ungeheuerlichen Michelhaftigkeit des deutschen Michels, durch die in allen deutschen Parteien und Schichten in teuflischer Meisterschaft unerkannt und unentdeckt waltenden Abkommandierten des kommenden Reiches Zion, auch jetzt noch versucht werden wird, die Verdummung, ja Gehirnerweichung des deutschen Volkes bis dahin zu steigern, dass ihm selbst dieses herrlichste und unzweideutigste aller Dokumente aus zaghaft lässigen Händen entrissen werde. Und Hohngelächter der Hölle, sie werden versuchen, dir vorzuschwätzen, mein armes deutsches Volk, dieses Dokument sei eine Fälschung, von antisemitischen Hetzern erdacht, zur Vernichtung und Verleumdung des armen, unglückseligen Judenvolkes. Aber das darf nicht geschehen. Und so lass dich denn von einem beschwörend ermahnen, Volk der Dichter und Denker, das von seinen geheimen Feinden zu einer Herde gedankenloser Schwärmer und Schwätzer herabentwürdigt wird, von einem, der in dem deutschen Geiste erwachsen ist und ihm zutiefst erkannt hat, von einem, der dem jüdischen Geiste gewachsen ist und ihn immer klarer durchschauen lernte. Lass dir diese erste entscheidende Waffe im Kampfe wieder die allgegenwärtigen, aber bislang unangreifbaren, unverwundbaren und unsichtbaren Gegner nie mehr entreißen, sondern halte sie fest in krampfhaft und entschlossen geballter Faust und wisse, wenn du diese Waffe gebrauchen lernst, wenn du die Gegenmaßnahmen zu treffen beginnst gegen die schier unverständlichen, weil einer der deinen zutiefst gegensätzlichen Grundstruktur verdankten Pläne und Ziele, dann ist das Triumphgeheul deiner Todfeinde allzu früh und allzu siegesgewiss angestimmt, ein falsches und vergebliches gewesen. Und beherzige, dass kein arisches Gehirn der Welt diese Pläne auszuhecken imstande gewesen wäre, wenn die Abkommandierten versuchen sollten, dir solches einzureden. Wir wissen es wohl, die besten und einsichtsvollsten in unserem unglückseligen, halbverhungerten Volk sind arm. Sie haben nicht die Mittel, sich die in teuflischer Voraussicht des kommenden, unerschwinglich teuer gemachten Bücher zu kaufen. Aber siehe da, auch diese Not und Bedrängnis kann dir, mein deutsches Volk, zu Heil und Segen gewandelt werden. 60 Kronen kostet heute ein Exemplar des erlösenden Buches. Wenn aber von 20 deutschen Männern ein jeder 3 Kronen daran setzt, dann können diese 20 das Buch gemeinsam erwerben und dann wird die Not von Armut und Elend gewandelt zur Tugend des laut gesprochenen, lebendigen Wortes. Denn dann möget ihr euch zusammensetzen, all überall in deutschen Landen, je 20 von euch, ihr reichen Armen, und dann soll einer lesen mit lauter, klar verständlicher Stimme, und alle anderen sollen lauschen und mitdenken, verstehen und mitberaten, bis all die geheime Schlauheit ihrer bislang in jedem Sinne des Wortes unfassbaren Gegners endlich erfasst und also zunichte ward. Und dann wird der seit Jahrtausenden währende Kampf zwischen dem kindlich reinen und arglos vertrauensselige Fassenden und dem überschlauen, allgegenwärtig unsichtbar waltenden, gestaltlos allgestaltigen, beweglichen Geistes zu letzter Entscheidung ausgefochten werden. Und mag auch der bewegliche Geist dem Fassenden, sobald es ihm gelungen ist, ihn zu Fall zu bringen, überlegen sein, hat der Fassende, unerschütterlich in seinem Erdreich beruhende Geist, ihn im Auge zu behalten gewusst, bei all seinen Wandlungen und vorgetäuschten Scheingestalten, dann wird er, der höher Stehende, ihn doch zu guter Letzt zu begreifen, zu durchschauen und endgültig zu überwinden erlernen. Aus der Fülle der diabolisch schlauen Ratschläge und Pläne Zions sei heute und hier nur der eine festgehalten, der denjenigen bedroht, der es wagen sollte, die geheime Weltmacht auf ihrem Wege hemmen zu wollen.